Jan US, Janus. Das unechte Trio, zu Hause bei Dio. Hör zu. Typisch. Erste Songs und Outro, dann zum Schluss. Ich mach das nach, weil ich muss. Und ich nicht anders kann als alle anderen. Was denn sonst? Shoutouts an meine Jungs und Ballons waren witzig, mein Brot. Alibi Humor, sonst wär's hier alles ernst wie ein Kot. Alles ernst. Daddy, we had to get the vibes. So sieht's aus. Nächste Zeile, neues Glück, schon wieder vertan. Kack auf Rap King sein und auf Rap untertan. Guck dir meine Schminke an, ich bin gar nicht echt. Ich hab mich mir ausgedacht und auch, dass ich rap. Bitte lernt meinen Namen auswendig, okay? Dann könnt ihr's weiter sagen bei einem Tee. Okay. Ja, es war ein einstürzender Neubau. Nein, Hochglanzruinen. Das Ende vom Anfang. Danke fürs Helfen und Matze.